Gut, letzter Punkt, kürzester Punkt, das können wir machen. Militanter Optimismus, der Begriff von Ernst Bloch. Also wie können wir grundsätzlich etwas ändern? Wo können wir ansetzen und welche Fallstricke müssen wir beachten? Ich möchte erstmal zu dem Begriff Kommunismus oder anarchistischer Kommunismus kommen. Vielleicht wisst ihr das, habt ihr es auch schon gehört. Kommunismus ist keine Utopie, sondern ist eine Bewegung. Also die jetzige Bewegung, die den Zustand aufheben, also danach strebt, den jetzigen Zustand der Gesellschaft aufzuheben. Die Anarchist Federation hat es auch. Sie sagt, Anarchist Communism is a living working class tradition. Also es ist eine lebendige Tradition. Auch wenn die nicht so genannt wird, auch wenn die Leute nicht das im Kopf haben, die gleichen Ideen im Kopf haben, aber das, was sie tun, das ist die lebendige Tradition. Also keine Utopie, sondern ein Jetzt und die Bewegung, die aus dem Jetzt hinausführt. Ich finde trotzdem Utopien oft hilfreich, um aufzuzeigen, dass eine andere Gesellschaft überhaupt möglich ist und die Leute dazu zu bringen, irgendwie sich eine andere Gesellschaft vorzustellen und damit zu ermöglichen, die Gesellschaft zu kritisieren. Bloch hat ein sehr kompliziertes, sehr dickes Buch geschrieben, das ist über 1000 Seiten stark. Ich habe nur ein paar Aspekte rausgelesen und in Zusammenfassung gelesen. Also sein militanter Optimismus ist der versucht, in jeder Situation mögliche Befreiungsmomente rauszusuchen und die voranzutreiben. Also zum Beispiel bei Bewegungen, die jetzt keine linken Bewegungen so direkt sind, wie Stuttgart 21, da hinzugehen, mitzuorganisieren, aufzuzeigen, wie das mit Kapitalismus, mit unserer Gesellschaft zusammen zu tun hat, versuchen, Nazis rauszuhalten, versuchen, bewusst zu machen auf andere Bewegungen, Arbeitslosenbewegungen, Migrantenbewegungen, da sich zu solidarisieren und das weiterzutreiben. Und das haben ja auch gerade bei Stuttgart 21 von vornherein Anarchisten ja auch gemacht. Also es ist militanter Optimismus, will keine abstrakten Ideale verwirklichen. Man sagt nicht so soll die Gesellschaft sein und dann, so muss es dann hin und da müssen wir hin, sondern versucht, unterdrückte Elemente in der Gesellschaft zu finden und in Freiheit zu setzen, also mitzukämpfen. Also für mich und so wie ich die Anarchist Federation verstehe, heißt es, die Widersprüche in der Gesellschaft, wo es Leuten schlecht geht in der Gesellschaft, dadurch, wie die Gesellschaft ist, zu finden und damit zu organisieren. Natürlich am besten, wenn man so selber nah dran ist, vielleicht wenn es einem selber so geht, wenn man in irgendeiner Form selber ausgebeutet oder unterdrückt ist, irgendwie, sei es, weil man mieten muss und die Miete steigt oder so, da sich mit anderen Leuten, denen es auch so geht, zu organisieren. Was ich noch interessant finde, was mich ziemlich an die aktuelle Linke erinnert hat, bei Bloch, da sagt er, also wenn man nur subjektive Faktoren, damit meint er, wenn es nur darum geht, was die Ideen der Leute sind, was die Leute subjektiv im Kopf haben, wenn man das nur beachtet und wichtig findet, dann führt es zum Putschismus und nicht zur Revolution. Und da gibt es, finde ich, viele linke Strömungen, die sagen, ja, nee, so und so muss es sein und so ist richtig und alles andere sind falsch und alles sind Bürgis und alles haben das falsches Bewusstsein und so. Und ich finde, es kann ja auch nett sein, irgendwie manchmal dann rauszusuchen, wer hat wirklich die gleichen Ideen und dann auch mal eine Demo gegen Kapitalismus zu machen, so mit 300 Leuten. Kann ja auch nett sein, ist ja auch vielleicht auch gut manchmal, aber das als die einzig wahre Strategie zu betrachten, finde ich es irgendwie fatal und muss irgendwie da ansetzen, wo die Leute in Widersprüchen sind im Kapitalismus und mit den Leuten zusammenkämpfen. Also konkret, wenn man die Gesellschaft betrachtet und Anarchist Federation sagt auch, sie als so eine linksradikale Strömung sind eine Minderheit und werden es wohl auch bleiben, geht es nicht nur darum, die hier versuchen, möglichst breit zu werden, also geht es auch, ist natürlich besser, je mehr Leute links und linksradikal sind, desto besser. Aber nicht nur die Strategie zu fahren, irgendwie immer breiter zu werden und immer mehr zu werden, weil das wird auch nicht laufen. Sondern sagt auch, als Minderheit, auch in Zukunft als kleine Minderheit kann man eben doch auch viel bewegen. Weil eben genau die meisten der Menschen einfach auch dem Kapital gegenüberstehen und kleinere Verbesserungen haben wollen. Und aus diesen kleinen Verbesserungen kann man versuchen, die große neue Verbesserung deutlich zu machen als ein gemeinsames Interesse. Ein kleiner Teil der Gesellschaft, leider gerade ein wachsender Teil, es zielt aber nicht auf Verbesserung ab, sondern auf irgendwie die bösen anderen, also irgendwelche kleinen Minderheiten, die dann die Bösen sind, die Flüchtlinge hauptsächlich, die Muslime auch teilweise. Und genau, die Herrschaft unterstützt das natürlich, wenn es zu krass wird. Also in krassen Krisen, in der Normalform eher nicht. Da sind auch die gegen Nazis. Das wollte ich nochmal so stark machen, dass Antifaschismus eben auch, diese soziale Komponente auch sehr wichtig ist, um gegen Faschismus vorzugehen. Was ist anarchistischer Kommunismus? Die Anarchist Federation sagt, das ist das, was die meisten Leute in ihrem Alltag auch so schon gegen das herrschende System und gegen deren Regeln machen, um durchzukommen. Also die kleinen Betrügereien am Arbeitsplatz, auf der Straße, in sozialen Situationen, aber auch die ganzen sozialen Bewegungen. Das Ziel ist eine Gesellschaft, wo jeder nach seinen Bedürfnissen leben kann und jeder nach seinen und ihren Fähigkeiten arbeitet. Mitsprache überall, wo man betroffen ist, auch ein Ziel. Und auch wichtig, eine interessante, erfüllende Arbeit für alle ist möglich. Und einfach ein Punkt, den die meisten Leute, die eine Arbeit machen, die sie nicht erfüllt, irgendwie schon so akzeptiert haben. Oder Leute, die halt studiert haben und eine relativ privilegierte Position haben, einfach vergessen und merken, wie zu was für einer scheiß Arbeit die meisten Leute gezwungen sind. Und deswegen so voll ihre Einfühlungsvermögen da abblocken. Und wenn Leute dann den ganzen Tag arbeiten und abends dann irgendwie Bildzeitung lesen und nichts Sinnvolles irgendwie so, dann, die sind doch alle doof irgendwie so, davon halt irgendwie wegzukommen.